Kapitel 5. Andergast? Einen schönen guten Morgen, Herr Andergast. Mein Name ist Lochner, Marketingabteilung von Speckner Fleischwaren in Schweinfurt. Man hat mich mit Ihnen verbunden, weil... Also, man hat mir gesagt, dass Sie für den Speiseplan in Ihrem Haus zuständig sind. Ja. Hätten Sie vielleicht gerade 2 Minuten Zeit? Ja, also... Worum geht es denn? Vielleicht erinnern Sie sich. Wir sind einer der führenden Hersteller von Fleischkonserven. Unsere Sonderaktion bietet Großkunden wie Ihnen zurzeit besonders günstige Konditionen. Dabei können Sie eine Menge sparen. Allerdings müssen Sie sich schnell entscheiden. Die Aktion läuft nämlich schon in wenigen Wochen aus. Tja, ich... Ich hatte Ihnen ja vor etwa einem Monat unsere Liste mit den Aktionspreisen zugeschickt. Sie erinnern sich bestimmt. Darauf sind alle Produkte, die speziell auch bei Senioren beliebt sind. Ja, wissen Sie... Wir haben eine ganze Menge Kunden unter den Seniorenheimen. Ältere Menschen mögen ja vor allem fettarme und leichte Kost. Darauf haben wir bei unserer Aktion besonderen Wert gelegt. Ja, also die Liste habe ich mir schon angesehen. Sehr schön. Und die Preise sind auch recht günstig. Aber die Sache ist die, unsere Heimbewohner essen ziemlich wenig Fleisch, immer weniger eigentlich in den letzten Monaten. Vielleicht liegt es an den Fleischskandalen. Das lesen Sie ja jeden Tag in der Zeitung. Ja, selbstverständlich. Daran haben wir auch schon gedacht. Die Leute werden eben immer gesundheitsbewusster. Exzellente Qualität ist ganz wichtig. Das können wir Ihnen natürlich garantieren. Vor allem unser Truthahnfleisch kommt bei älteren Herrschaften sehr gut an. Fettarm, leicht verdaulich, magenfreundlich. Am besten schicke ich Ihnen mal eine Gratisprobe davon zu. Dann können sich Ihre Heimbewohner persönlich von unserer Spitzenqualität überzeugen. Wie viele Bewohner sind es denn? 70. Gut, dann lasse ich Ihnen 100 Dosen gratis und unverbindlich zuschicken. Spätestens in 3 Tagen haben Sie die Ware. Ich melde mich nächste Woche wieder bei Ihnen. Ist das okay? Naja, wenn Sie meinen. Fein, Herr Andergast. Dann vielen Dank erstmal und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Wiederhören.